Hallo Marion. Ja, Domian, grüß dich. Hallo Marion, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass ich richtig heftig verliebt bin und dieses Gefühl aber nicht so genießen kann, weil ich mir da schon gleich, obwohl das gerade ganz frisch ist, sehr viel Gedanken mache bezüglich einer Zukunft, einer Gemeinsamen. Also ganz frisch verliebt, wie lange? Ja, seit 4 Wochen. 4 Wochen? Mhm. Geht's um einen Mann? Ja, das geht um einen Mann. Ja. Naja. Hätte auch andersrum sein können. Hätte auch anders sein können, in dem Fall nicht. Weiß der Glückliche schon von seinem Glück? Ja, wir kennen uns. Also wir haben uns zweimal gesehen, das Wochenende vor Ostern und das komplette Osterwochenende. Und es ist alles, vom Gefühl her, alles geht auf Anfang und es fühlt sich toll an. Wie alt ist er? 34. 34. Mhm. Sagst du mit so einem kleinen Seufzer in der Stimme? Ist das ein Problem? Kam das so? Nee, also von der Zahl her ist das überhaupt kein Problem. Finde ich auch. Alles noch okay. Definitiv nicht. Ja. Nee, also er hat auch da ziemlich nachhaltig versucht, den Kontakt zu knüpfen. Ich war am Anfang doch schon ein bisschen skeptisch, wo ich dachte, aber das zeigt sich auch so im Zusammensein einfach nicht. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben geschattet, er hatte mich angeschattet und angeschrieben und wir haben dann gleich telefoniert und uns dann auch sofort gesehen. Und es kam dann bei... Bitte? Und? Und dann hat sie Wem gemacht. Ja. Und es gab auch schon Sex. Das gab es auch schon, ja. Es gab. Und das war gut. Das ist ein Selbstläufer, das ist super gut, ja. Ist er solo? Ja, ist er jetzt. Bist du solo? Ja, auch. Ja Mensch, dann klingt doch alles perfekt. Wo ist das Problem? Ja, das Problem liegt darin, dass er seine Pläne für die Zukunft ziemlich deutlich definiert und da sehe ich für mich einfach keine Perspektive. Aha. Ja, zum einen ist er Berufstaucher und möchte jetzt den internationalen Tauchschein machen. Das bedeutet, dass er dann irgendwo auf der Welt auf irgendeiner Bohrinsel rumschwirrt. Und das andere ist, dass er sich auch irgendwie im Süden selbstständig machen will. Ach so. Ich bin hier sehr gesettelt und habe also schon so das Gefühl, dass ich hier so nicht wirklich weg möchte. Hm. Bist du beruflich ja auch gebunden? Ja, schon auch. Also das würde dann auch für mich gleichzeitig bedeuten, meine Unabhängigkeit erstmal zu verlieren. Ja, ja. Hast du Kinder? Ja, habe ich auch 4 Stück. 4 Stück? Im Alter von 6 bis 21. Hm? Von 6 bis 21? Auch alle Kinder. Ja, insofern ist das Thema ja für dich gar kein Thema wegzugehen. Wenn das der jüngste 6 ist, das jüngste Kind 6 ist, kannst du ja nicht so einfach weggehen. Nee, das kann man erstmal nicht. Kann man auch, aber... kann ja nicht einfach, ja, man kann, aber es ist doch sehr, sehr schwierig. Ja, dann die Sprache auch nicht beherrschen. Meine Kinder, die Jüngeren, beherrschen einfach auch keine Fremdsprache und insofern... Also er will erstmal diesen Tauchschein, wie man das... Genau, er ist jetzt auch tätig als Taucher, aber er hat halt diesen internationalen Schein noch nicht, mit dem er dann auch überall irgendwie tätig sein kann. Und wie lange dauert das, ehe man den dann in der Tasche hat? Ja, das dauert 4 Monate, dafür ist England und dann hätte er den und dann könnte wo, er... Wo, in Nordengland? Den Tauchschein müsste er da machen. Jetzt im Moment ist er hier in der Nähe, also bei Mönchengladbach. Und den Tauchschein in England? Den würde er dann da machen, So, wenn er denn das Ding hat, dann geht es darum, dass er sich irgendwo in der fernen Welt selbstständig machen will. Das also so zeitnah alles. Ja, zusätzlich. Also er möchte dann als Berufstaucher international arbeiten und auch Selbstständigkeit aufbauen, auch als Taucher. Ne? So, und das, wenn ich das mal übers Jahr sehe, das Jahr 12 Monate, wie viel Zeit, was ist lebbar an Beziehungen, an Zusammensein und so. Wie würdest du das denn einschätzen? Ist er auch so in dich verliebt, wie du es zu sein scheinst, wie du es mir gerade erklärst? Ja. Ja, doch, da kommen also eindeutige Signale. Und er sagt auch, das wäre gar nicht angesagt, momentan sich darüber Gedanken zu machen. Es würde sich schon irgendwie entwickeln. Aber wir haben heute miteinander telefoniert und ich habe so rausgehört, er setzt da so eine gewisse Flexibilität meinerseits voraus. Mhm. Also ich finde ja auch mal, dass man nicht zu sehr in die Zukunft rein spekulieren sollte, aber das sind ja alles handfeste Dinge, die er geplant hat. Genau. Und die kommen zwangsläufig sehr schnell auf euch zu. So sieht das aus. Und wenn er das will, will er das und dann ist er von hier weg. Und dann wäre das eine irgendwie seltsame Beziehung, die mal vielleicht alle paar Wochen, wenn es hochkommt, dass ihr euch dann mal seht. Genau. Oh, das ist aber jetzt dramatisch. Wie lange warst du nicht verliebt? Oh, 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Lange Zeit. Ja, stimmt. Ja, und mir ist aber schon, also ich behalte mich da selbst im Auge, meine Bedürfnisse und Wünsche auch, ne, an Zukunft und Beziehung. Und ich sehe da einfach so gerade nicht die Linie. Und überlege einfach zu sagen, ich mache jetzt da zieh die Reißleine und die Notbremse und sag, nee, bevor das noch schlimmer und weiter geht und die Gefühle ja mehr werden dann. Habe ich, muss ich hier gerade sagen, Maria auch gerade in dem Moment, in dem Moment auch gedacht, wenn das so klar ist, dass das sein Lebenskonzept ist, und das ist ja so klar, ne, wie du es geschildert hast, und dass er auf keinen Fall sich davon verabschieden möchte. Also auf jeden Fall nicht vom Tauchen. Das ist sein Ding und ist ja auch sein Beruf. Also das wäre auch viel zu viel. Also das würde ich von keinem Menschen verlangen, ne? So grundsätzlich seinen Lebensplan so zu ändern. Mhm. Er sagt zwar manchmal, ja, vielleicht weiß ich in 2 Jahren, will ich gar nicht mehr weg, weil du hier bist. Aber das ist alles sehr spekulativ. Ich meine, international als Taucher irgendwo eingesetzt zu werden, ist ja noch eine Sache. Aber genau. Eine andere Sache ist ja, sich dann auch noch irgendwie parallel in fernen Welten selbstständig zu machen. Genau. Das bedeutet ja absolut die Verabschiedung von hier. Ja. Wenn er nur, sage ich mal, international arbeitet, dann kann er ja immer wieder zurückkommen. Genau. Also das wäre auch das Problem nicht, ne? Zu sagen, gut, 3 Wochen, hat er mir erklärt, ist immer 3 Wochen, eine Woche zu Hause. Aber das wäre doch der Kompromiss für die Liebe. Er kann seinen Tauchkram machen, aber das will er nicht. Sein Traum ist sich das irgendwie... Ich stelle diese Forderung nicht. Das ist gerade momentan nicht so mein Ansehen, ihn da fordern. Ja, ja, klar. Eine Entscheidung treffen, dafür ist frisch, ne? Ja. Aber ich... Schwierig. Einlassen, ja. Man könnte einerseits sagen, okay, ich ziehe Reißleine, jetzt geht's noch einigermaßen. Wenn ich mich zu sehr in die Sache hineinfallen lasse, ist es umso schwieriger und schmerzvoller hinterher, wenn ich dann alleine wieder da stehe. Ja. Oder man könnte auch sagen, okay, ich investiere mich voll in diese Liebe rein, in der Hoffnung, dass man dann vielleicht einen solchen Kompromiss findet, wie ich ihn gerade formuliert habe. Genau. Das würde aber auch von seiner Seite aus bedeuten, dass ihm auch so viel an der Beziehung gelegen ist, dass er sagt, okay, mein Traum, irgendwie selbstständig zu werden, kann ich auch noch auf sehr viel später verschieben. Aber das ist jetzt die Frage, das müsstest du natürlich einschätzen können, dass es fast schon eine Schicksalsfrage ist, das, wie man sich da verhält. Ja, zumal ist auch hier schon in die Familie so involviert. Die Kinder haben ihn alle kennengelernt und na gut, so oft habt ihr euch ja. Alle haben gesagt, wow, Mama, super, super. Na gut, aber Vorsicht, so oft war er noch nicht da. Und nee, das nicht. Das kann man doch nicht sagen. Zumindest ist kein von den Kindern nicht das Signal gekommen, also da ist Sympathie da und da möchte ich auch nicht irgendwann erklären müssen. Also ich bin ja eher auch ein Risikospieler. Echt wahr? Ja, ich glaube, wenn ich jetzt du wäre, ich würde es jetzt vielleicht doch noch nicht aufgeben. Also, wenn ich es richtig überzeugt wäre von dem Kerl. Und, dann würde ich jetzt auf Risiko leben. Auch, dann würde ich denken, okay, dann hast du vielleicht ein paar Monate das große Glück erlebt und danach ist das Jammertal angekommen. Jammertal, genau. Aber dann hast du auch wenigstens diese paar Monate das große Glück erlebt. Vielleicht, ja, so kann man's auch sehen. Ja, vielleicht ergibt sich ja doch eine von seiner Seite aus auch. Wenn es das nicht, pass auf, man kann es ja auch so sehen, wenn er dann wirklich ganz gezielt weiter seinen Traum durchziehen möchte, sagt das wiederum ja auch sehr viel aus über seine Liebe zu dir. Das heißt, wenn er in keiner Weise eine Kompromissbereitschaft zeigt, ist es vielleicht auch nicht so die ganz große Liebe. Da gebe ich dir recht. Das heißt einfach abwarten. Ja. Und von dir kann er es ja nur wirklich nicht so verlangen. Wenn du hast Kinder, das ist ja, wenn du jetzt wenn du zumindest ohne Kinder wärst, sagen wir es mal so, ja, dann wäre es ja noch einfacher. Ne, dann könntest du auch sagen, okay, ich lasse mich auf das Abenteuer mal ein, mal sehen, was wird. Aber das sieht ja jeder Mensch ein, dass das eben nicht so einfach ist. Mit so vielen Kindern kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt nach Hawaii oder so. Nee, zumal ich dann auch meine Unabhängigkeit verliere. Ne? Ich kann in keinem anderen Land den Job machen, den ich jetzt hier mache. Was machst du hier? Ich arbeite fürs Jugendamt. Ja, okay, da bist du natürlich auch ganz klar gebunden. Und, also ich muss ja zumindest die Sprache vollkommen beherrschen und Kontakte erstmal haben. Also das ist ja alles nicht so einfach. Auf jeden Fall ist Marion sehr verliebt. Ach komm, mach's mal weiter. Ja, mach's mal. Das ist jetzt nicht, dass du mich steinigst in ein paar Monaten. Nein, also das kann auch sehr nach hinten losgehen. Die liegt definitiv ganz allein bei mir. Und der Grund meines Anrufs war einfach, weil ich so ein bisschen für mich den Druck aufgebaut habe, ich muss jetzt was entscheiden. Ich muss jetzt unbedingt entscheiden, aber wahrscheinlich muss ich es nicht. Und ja. Lass das mal so ein bisschen noch auf mich. Ja, wahrscheinlich werden viele Leute jetzt denken, Mann, das ist genau falsch. Die muss jetzt bremsen, damit sie sich selbst schützt vor großem Unglück. Aber ja. Ach, was soll's? Der genießt das Glück jetzt. Soll ich das mal machen? Ja, genieß es. Okay. Mensch, ich wünsche dir so, dass sich das irgendwie fügt. Ich wünsche es dir von Herzen. Ja, das ist lieb von dir. Marion, alles Gute. Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns hier erreichen wollt, bei 1Live und im WDR-Fernsehen. Oder mailt uns domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und ein paar Sätze zu eurem Thema. Herzlich willkommen, Michael, 49. Ja, hallo, Domian. Michael, um was geht's bei dir? Ja, ich habe das letzte Mal angerufen, als es darum ging, ja, dass da, ob es da ein Leben nach dem Tod gibt, wie es den Sterbenden geht. Mhm. Und da ich auf der einen Seite ehrenamtlicher Helfer im Hospizdienst bin und auf der anderen Seite aber auch Medium, habe ich einfach gedacht, ich melde mich da mal. Sehr interessant. Moment, muss ich gleich mal einhaken. Stehen da irgendwelche Fragen. Ich vermute, du nimmst Bezug auf unser Thema das Jenseits. Ja, genau. So, jetzt bist du ehrenamtlicher Helfer in einem Hospiz. Ja, genau. Und du bist zugleich auch noch Medium. Ja, genau. Bist du ehrenamtlicher Helfer in einem Hospiz, weil du Medium bist? Es ist einfach so. Also ich habe 4 Kinder und die habe ich quasi mit auf die Welt gebracht. Dann habe ich so mein Leben vor mich hingelebt und bin im Ruhestand quasi, weil ich vorher Beamter war. Und habe mich immer weitergebildet. Und es kam einfach dann irgendwann mal zum Punkt, weil eines... Stopp mal eben. Ich denke gerade, du bist jetzt schon im Ruhestand mit 49 als Beamter. Geht das? Ja, ich hatte einen Dienstunfall und musste dann so quasi zur Ruhe. Ach so, verstehe. Alles klar. Mhm. Und hatte eine Tochter, die ist im Mutterleib gestorben damals, hatte ewig keinen Kontakt. Und dann plötzlich ist sie mir erschienen. Ich bin dann schier nicht damit fertig geworden, habe halt auch viele um Rat gefragt. Wie ist sie dir erschienen? Es war so, dass sie quasi auf mich zugekommen ist und Hallo Papa gesagt hat. Und das hat mich doch... Aber du kanntest sie noch gar nicht, sie war doch noch gar nicht geboren. Ja, genau. Es war nun mal so, ich kannte sie, also nicht direkt, das ist ja klar, sondern ich bin einmal in der alten Pinakothek in München gewesen und da hat mich ein Bild dermaßen fasziniert und angesprochen. Das wurde 1700 irgendwas gemalt und ich habe das Bild gesehen und das sind die Haare zu Berge gestanden. Und ich habe gedacht, sag mal, was ist das? Ich komme damit gar nicht klar, habe mir aber das Bild dann als Poster mitgenommen. Mhm. Und genau dieses Mädchen in dieser Form ist auf mich zugelaufen gekommen. Und hat Papa gesagt? Ja, genau. Hallo Papa. Nachdem wie lange war das Kind schon verstorben? Danach? Es war... Davor? Es war fast 15, 20 Jahre. Ach, so lange? Ja. So lange. Und dann habe ich mich wieder auf den Weg gemacht. Also ich habe immer wieder so Erfahrungen in meinem Leben gemacht und ich bin groß geworden in der christlichen Tradition, in der katholischen Kirche, habe aber immer auch Schwestern und Mönche in den Klöstern besucht, viel meditiert. Und dann bin ich wieder mal zu meinem Pater Beda nach Niedersheim hoch und habe gesagt, du, jetzt ist mir das passiert. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, wie geht's dir damit? Und dann sage ich, ja, mich hat schier der Schlag getroffen. Das ist quasi eine Freude, dass ich sie sehe und dann parallel dazu gleich eine Riesentrauer, dass mich das wieder erinnert hat. Vor allen Dingen nach so vielen Jahren. Ja. Mhm. Und aber wenn du sagst, das war das erste Erlebnis dieser Art. War das so? Diese Art, dass mit Verstorbenen etwas war, ja, genau. Ja. Wie oft hast du denn Erlebnisse schon gehabt mit Verstorbenen? Ja, genau. Also aufgrund dieser Tatsache habe ich mich dann weiter darum gekümmert, habe Seminare besucht und dann habe ich eine Lehrerin kennengelernt, die quasi anderen das beibringt. Und was bringt die anderen bei? Die hat die Möglichkeit quasi zu schulen, dass man die Wahrnehmung noch deutlicher hat für Menschen, die im Jenseits sind, sich gleichzeitig aber auch schützen kann, dass man ja ganz, wie ich immer sage, privat unterwegs ist, dass man nicht ständig irgendwie angesprochen wird von denen. Das heißt, du kannst Kontakt zum Jenseits aufnehmen? Ja, genau. Das kannst du ad hoc, wenn du das möchtest, kannst du das. Ja, also es ist so, es ist zwischenzeitlich, damit ich auch also nachts meine Ruhe habe, ist es ritualisiert, das heißt, ich brauche ungefähr 25 Minuten und dann ist mein Kanal quasi offen. Wie sieht denn dieser Kontakt zum Jenseits aus? Siehst du real die Toten vor dir? Also es ist, ich sage immer, wenn jemand fragt, wie siehst du das, dann sage ich, du gehst doch auch ins Kino und kannst einen Film anschauen. Also so kann man das verstehen, wie ein Film gucken. Genau. Und ich, also da siehst du es ja sehr visuell, sehr klar, die Toten. Absolut. Ich kann auch ganz detailliert beschreiben, wo die gelebt haben, wo sie jetzt sind, wie es ihnen geht. Sprichst du mit denen? Also es ist wie eine gedankliche Kommunikation. Also ich spreche das nicht über die Worte aus. Mhm, über Gedanken. Sondern über Gedanken und die antworten in Gedanken auch wieder zurück. Denkst du in Deutsch mit denen? Nur, weil es die Sprache ist, die ich verstehe. Das heißt, da sind durchaus Tote dabei aus anderen Ländern? Ja, aber die denken für mich dann quasi Deutsch. Mhm. Nur die Bilder, die sie bringen, sind nicht nur Deutsch. Manchmal sehe ich Bilder, die kann ich quasi gar nicht interpretieren, sondern der Klient, der bei mir ist und die Frage stellt danach, der kann damit was anfangen. Mhm. Was haben die Toten dir denn schon erzählt, worüber du sehr erstaunt warst? Also, es ist schwierig, Augenblick, ich muss gut nachdenken. Es ist zum Beispiel so, dass es in der geistigen Welt drüben sowas wie ein Siegel der Verschwiegenheit gibt. Wenn also jetzt zum Beispiel jemand bei mir ist und will etwas wissen, zum Beispiel über die Mutter, und das ist aber so, dass es die Tochter zu sehr belasten würde, dann ist es so, dass aus der geistigen Welt zuerst gefragt wird, ob ich selber das Siegel für Geschwiegenheit achte. Mhm. Wenn ich das dann bejahe und dann auch einhalte, dann ist es so, dass mir das Bild, um was es geht, gezeigt wird, aber ich diese Information dann quasi dem Klienten in dieser Form so nicht weitergeben darf. Wie sieht's denn aus im Jenseits? Wie hat man sich das vorzustellen? Also wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Blumenwiese vorstellst, dann ist es so, wie dass die Blumen selber leuchten. Also es ist nicht so, dass etwas beschienen wird. Bei uns ist ja so, die Sonne scheint auf die Wiese und die Wiese reflektiert das Licht der Sonne. Dort ist es so, dass wir einen ganz, ganz realen Abdruck des Lichts in den Pflanzen finden und die ihn uns geben. Ich nehme dir, du wirkst sehr seriös. Und sehr ernsthaft. Absolut, also ich war mal Polizeibeamter. Es ist für mich eine Sache, dass ich ausschließlich wahrheitsgemäß sprechen darf. Das glaube ich. Aber was beweist dir oder auch uns, dass dieses, was du beschreibst, und das glaube ich dir auch, dass das nicht alles nur in dir stattfindet und dass das mit einer anderen Welt überhaupt nichts zu tun hat? Ja, so. Ja, es ist jetzt zum Beispiel so, wenn jemand, oder es war schon so, jemand aus Afrika kam zu mir und wollte da bestimmte Dinge wissen, die ich gar nicht wissen kann. Also weder aus meinem sozialhistorischen Kontext noch von irgendetwas, wo ich mich beschäftigt habe. Mhm. Und dieser Klient befragt mich dann für bestimmte reale Dinge, die er in seiner Heimat sucht. Dann ist es so, dass die Bilder mir auf meinem Bildschirm, also meinen Gedanken, so real und exakt sind, dass ich denjenigen quasi zum Beispiel durch die Wohnung der Großeltern führen kann. Ist diese, ich nenne es mal Gabe, ist das für dich ein Geschenk oder eher eine Belastung? Also am Anfang war es eine Belastung, wo ich alles Mögliche gesehen habe, oder ich war auch Ministrant, war bei Beerdigungen dabei und habe alles Mögliche gesehen. Das war für mich nicht ganz einfach. Und durch den Pater, bei dem ich dann immer war, der hat gesagt, schau, wenn das eine Gabe ist, dann wirst du die Gabe weiterhalten. Wenn es nur etwas wie Foppen ist, dann wird es verloren gehen. Wichtig ist, dass du quasi dem Glauben treu bleibst, indem du zu Hause bist. Das heißt, in dieser jenseitigen Welt, wie du sie siehst, gibt es auch Gott. Also, wie soll man sagen, davon gehe ich aus meinem Hier-Wissen eigentlich aus. Man könnte ja sagen, dass die Toten mehr wissen als wir. Sagen die Toten, dass es Gott gibt? Also das ist so, dass die eine Achtung vor etwas Höherem haben. Sie sprechen nicht dezidiert von Gott. Und auch nicht von einem christlichen Gott. Sie sagen, dass Christus eine ganz hohe Wesenheit in diesen Hierarchien ist. Ja. Also diese Wesenheit Christus ist etwas ganz Großes. Es wird auf der anderen Seite im Jenseits auch davon gesprochen, er sei Herr des Karmas. Da er mir persönlich, sage ich jetzt einfach mal, nicht begegnet ist, kann ich diesen Realkontext zu ihm, also in meiner Wahrnehmung, so nicht sagen. Muss man nach deinen Informationen über das Jenseits, kann man getrost in die Zukunft schauen und sagen, wenn man tot ist, ist das okay, es ist nicht schlimm? Oder hast du den Eindruck, dass das nicht gerade sehr erbaulich ist im Jenseits? Nein, es ist jetzt so, wenn wir quasi sterben, dann ist es so, dass wir uns langsam aus uns heraus vibrieren quasi und wir werden dort erstmal empfangen. Es ist nicht so, dass wir dort erstmal alleine sind. Nun arbeitest du ehrenamtlich in einem Hospiz. So ist es so, dass das heißt, du bist ständig mit sterbenden Menschen konfrontiert. Es ist quasi ein ambulantes Hospizdienst, das heißt, wir sind dann bei den Menschen draußen oder im Altersheim oder so. Genau. Ein stationäres. Wie erlebst du denn das Sterben und den Tod? Ich gehe davon aus, dass du Leute betreust, die, ja, genau, die im Sterben. Wie erlebst du das denn als Medium, wenn jemand stirbt? Wie erlebst du das? Siehst du seltsame Dinge, die wir als nicht Begabte, will ich es mal so ausdrücken, nicht sehen? Ja, also es ist so, also ich sitze ja da nicht als Medium auf Empfang, sondern ich sitze da als Mensch, der den Menschen begleitet und bin quasi für ihn da, dass er nicht das Gefühl hat, er ist alleine. Und da schaue ich einfach, dass er Ruhe findet, dass er die Möglichkeit hat, in Ruhe diesem letzten Schritt, diesem letzten Atemhoch quasi entgegenzugehen. Kannst du beobachten, aufgrund deiner Begabung, dass wenn jemand dann gestorben ist, ob es ihm dann leicht fällt, aus dieser Welt zu gehen und Einzug zu nehmen in das Jenseitige? Ja, das kommt jetzt darauf an, wie der Mensch sein Leben gelebt hat. Wenn er sich also vor dem Tod, mit dem Tod schon auseinandergesetzt hat, dann fällt es ihm leichter. Wenn er das nicht gemacht hat, dann stelle ich fest, dass er noch festhält. Also er hält an seinem Körper fest, er hält an seinen Gedanken. Und merkst du das auch, wenn der Mensch schon verstorben ist, dass er noch festhält? Also es ist so, dass er notgedrungen von sich ein Stück weg muss. Also er ist in der Regel im Raum, aber er ist nicht an seinem Körper dran. Manchmal, also die sehr körperlich leiden mussten und eigentlich wollten, dass sie dieses körperliche Leiden überstehen, ja, die sitzen bei sich selber am Bett oder stehen am Bett. Und das siehst du? Ja. Du siehst also, dass ein Verstorbener neben seinem Bett steht? Ja, genau. So wie wir einen Film sehen. Also ja, genau. Wenn da zwei stehen, dann siehst du ja auch zwei. Und wenn nicht, quasi den... Was hat denn der Verstorbene dann an? Das, was er im Bett liegend noch anhatte? Vorher? Nee. Es ist so, dass er... Kann man das beschreiben? Es ist so, wie wenn er ein Gewand hätte, aber das ist nicht das, auf was man sich konzentriert. Das Einzige, auf was man sich eigentlich konzentriert, ist, wenn man den wahrnimmt, sind seine Augen. Haben Verstorbene nach deinem, man muss ja immer sagen, nach deiner Erfahrung, so wie du das erlebst, haben die eine Mimik? Ja. Können die lachen? Ja, die können lachen. Die können auch wirklich in die Kommunikation gehen, die können auch Grimassen schreiben. Also die können wirklich sich zum Ausdruck bringen, der Form, dass sie bei demjenigen oder bei den Verstorbenen so ankommen. Also es ist nicht mein Anliegen mit denen, wenn sie dann gestorben sind, diese Art und Weise in Kontakt treten. Hast du aufgrund deiner jetzt reichlichen Erfahrungen mit Jenseits und Tod... Ja. Hast du Angst vor deinem Tod? Freust du dich gar auf deinen Tod? Also ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Ich weiß nicht, wie das Sterben am Schluss in letzter Konsequenz funktioniert. Also glaubst du, dass es da schöner ist als hier? Absolut. Warum nimmst du dir nicht das Leben? Also ich habe hier... Man gestatte mir mal diese frevelhafte Frage, aber das könnte man ja... Wir sind sehr direkt und konkret im Gespräch, da kannst du die Fragen schon stellen. Es ist so, ich habe hier eine Aufgabe auf der einen Seite, ich habe hier vier Kinder und es ist noch nicht die Zeit, also ich hatte mal einen schweren Verkehrsunfall, da hätte er sagen können, jetzt wäre Zeit und nimmt mich rüber. Das war nicht der Fall. Verstehe. Und es ist nicht an der Zeit für mich, jetzt schon zu gehen. Gern diskutiertes Thema, immer wieder, solange es lange, also seit Hunderten von Jahren oder noch länger, gibt es eine Wiedergeburt? Deiner Auffassung nach, deiner Erfahrung nach? Ja. Gibt es? Ja. Also obwohl ich aus dem christlichen Glauben komme und es da immer wieder, also mit meinen Priestern im Umfeld gibt es schon Schwierigkeiten dagegen, aber man kann die Bibel wirklich auch so lesen, als dass man da findet, dass zum Beispiel Christus auf Johannes des Täufer Rückschlüsse nimmt und dann sagt, und du bist doch Elia. Ja, ja, es gibt in der Bibel in der Tat verschiedene Stellen, Sachen, die man so deuten Evangelium und so weiter. Also es, man findet da schon was. Michael, was ich, wenn ich, ich habe einige Mal schon mit Menschen gesprochen, die sagen, dass sie eine solche Gabe haben. Ja. Und ich, natürlich bin ich auch immer skeptisch, wie wir alle skeptisch sind. Und ich muss ehrlich sagen, ich fiebere immer danach nach einem wirklichen Beweis. Und dann frage ich die Leute immer, das möchte ich dich jetzt auch gerade fragen, siehst du mich gerade im Fernsehen? Ja, ja. Siehst du einen Toten hier im Studio? Nein. Könntest du ihn sehen, wenn es so wäre? Also es, ich nehme an, ich könnte es. Also aus Erfahrung heraus, bei mir war mal eine junge Frau. Das ist mir wirklich sehr spannend und mir sehr ernst. Ja. Wenn du dich jetzt weiter konzentrierst, ja, wäre es möglich, ob du hier in diesem Studio, was man im Fernsehen sehen kann, dass du jemanden wahrnimmst? Also wenn ich jetzt quasi die 25 Minuten Zeit hätte, müsste ich es eigentlich schon können. Also ich wollte hier wenigstens eine Kerze entzünden, damit es irgendwie in geordneten Bahnen verläuft. Also normalerweise müsste ich das wahrnehmen. Es ist so, es war mal bei jemand bei mir, der Vater ist in der Uni gelegen und sie wollten den Vater noch besuchen. Dann habe ich gesagt, der Vater sitzt bereits neben seinem Bett. Und dann hat sie gesagt, das kann doch gar nicht sein. Also der liegt ja da auf der Intensiv. Dann sage ich doch, er sitzt neben seinem Bett. Da steht auch ein Stuhl. Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Ja, okay. Ich schaue auf meine Uhr. Wir haben 1:27 gleich. Ja. Könnten wir dich vielleicht in 20 Minuten nochmal anrufen? Ja, ist da. Dass du dich vorbereitest? Ja. Und dann unterhalten wir uns hier nochmal und wir schauen und du schaust, ob du etwas hier siehst und ob du etwas sagen kannst. Geht das? Ja. Ja. Also es ist für mich selber, muss ich jetzt sagen. Ist das ein Experiment? Wir machen es mal einfach. Ich habe das bisher über den Fernseher noch nie gemacht. Mhm. Ja. Michael, so machen wir es. Okay. Also du wirst von meiner Regie angerufen. Ihr könnt gleich nochmal eine genaue Zeit absprechen. Okay. Wahrscheinlich so ungefähr in 20 Minuten. Ja, alles klar. Und dann reden wir wieder. Okay. Bis gleich. Alles klar. Okay, tschüss. Tschüss. Hui. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was gleich geschehen wird. Um 10:50 ungefähr. Jetzt will ich euch aber erstmal sagen, was wir morgen machen. Morgen haben wir auch eine Themennacht. Morgen ist Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, wie immer Thema. Und das Thema morgen heißt, mein Partner hat ein Verbrechen begangen. Und ich möchte mit Menschen sprechen, deren Partner etwas Schlimmes zu verantworten hat, der durch ein Verbrechen schwere Schuld auf sich geladen hat, sei es durch Mord, Raub oder Körperverletzung. Wie ist das für euch? Und wie geht ihr damit um? Das ist also das Thema morgen. Mein Partner hat ein Verbrechen begangen. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, dann meldet euch. Ab 0 Uhr, wie immer, sind die Leitungen geschaltet hier bei uns. Oder ihr mailt uns domian@rde. Mein Partner hat ein Verbrechen begangen. Wie ist das für euch? Wie geht ihr damit um? So, herzlich willkommen, sage ich zu Julia, die ist 26. Guten Morgen, ja, hallo, Julia. Hallo, Domian. Hallo, Julia. Ja, schön, dich zu hören. Also, ich habe folgendes Problem. Ja? Ich habe einen besten Freund schon seit einem Jahr hier, habe den kennengelernt durch Studium, habe den dann auch ein bisschen näher kennengelernt, wir waren öfter zusammen weg und naja, er hat mir dann irgendwann gesagt, dass er homosexuell ist. Mhm. Und jetzt neulich, also vor einer Woche, sind wir uns ziemlich nahe gekommen, hatten also auch Sex. Hast du ihn verführt? Ach, nee, gar nicht. Also er hat mich irgendwann geküsst. Ja, küssen ist küssen und das andere ist das andere. Also ja, und ich habe dann auch gesagt, denk mal drüber nach, lass uns das sein lassen, das ist völlig bescheuert. Mhm. Eigentlich denkst du doch, dass du überhaupt nicht auf Frauen stehst. Und ist er denn rein schwul oder eher ein bisexueller Mann? Also vom Aussehen her, also ich habe viele homosexuelle Freunde oder auch Freundinnen, also naja, egal, aber er wirkt nicht so. Also ich habe ihn damals kennengelernt und habe ihn schon gesehen und habe gedacht, boah, toller Mann, super. Bist du ein bisschen verknallt in ihn? Völlig. Aber völlig halt auch erst, seitdem das halt so gelaufen ist. Ah, ich dachte es mir. Ich hatte halt vorher so einen Schutzwall, dass ich immer wusste, da kann nichts laufen und das ist ja auch völlig... Wann war der Sex jetzt? Wie lange liegt das zurück? Eine Woche. Eine Woche. Ja. Und seitdem ist die Welt anders. Ja. Seitdem siehst du die Welt mit anderen Farben. Ja, verdammt. Wie war das denn für ihn? Habt ihr danach geredet? Also wir haben geredet und also erstmal war es so, dass er eigentlich nicht wollte, dass ich gehe. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht. Also das ist für mich völlig komisch. Und also es passierte bei ihm? Ja, genau, wir waren bei ihm und das war halt auch die Nacht, also Nacht durch halt irgendwie. Und dann bin ich dann morgens gegangen, hab ihm gesagt, ja, ich muss jetzt erstmal irgendwie für mich selber klarkommen, weil ich irgendwie... War Alkohol, Drogen im Spiel? Alkohol, ja. Wir haben ein bisschen, wir haben Wein getrunken beim Essen. Ja, naja, ja. Nicht zu viel. Nee, nicht viel. So, dann ist es passiert in der Nacht und dann bist du morgens auch wieder gegangen. Ja, genau. Was sagt er denn zu dem, ich nenne es mal Vorfall? Ja, also er hat halt gesagt, also er hat mich halt am nächsten Tag, hat er gar nicht, also er wollte mich anrufen, hat dann eine SMS geschrieben, er muss halt über ein paar Dinge nachdenken und er wird sich dann am nächsten Tag melden. Hat er dann auch gemacht und dann hat er halt am Telefon nur gesagt, können wir einfach Freunde bleiben. Oh ja, das ist eindeutig, ne? Ja, ziemlich eindeutig. Können wir Freunde bleiben. Weiter hat er nichts dazu gesagt, ob es ihm gefallen hat und... Doch, also das hat er in der Nacht noch gesagt. Also er hat halt irgendwie gesagt, ich hatte Sex mit einer Frau und verdammt nochmal, es war gut. Und ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Bist du die erste Frau, mit der er Sex hatte? Also bevor er sich geoutet hat, hatte er wohl schon mit zwei Frauen Sex. Ach so, dann war er schon ein bisschen routiniert. Ja, aber er fand das immer, also wie er sagte, eklig. Bei dir allerdings nicht, offensichtlich. Ja, hat er gesagt. Aber auch nicht so granatenscharf, dass er nun weiter will. Also ich meine, die Nacht war lang. Na okay, die Nacht war lang, okay. Wer weiß, was da... Ja, keine Ahnung. Also ich habe halt das Gefühl, dass er total verwirrt ist und auf sich nicht klarkommt. Aber ich weiß halt auch nicht, wie ich da rangehen soll, weil ich ihn halt auch nicht in so eine Schiene drängen will. Nein, nein, nein. Ihr habt einmal telefoniert und hat er gesagt, können wir Freunde bleiben. Ja, richtig. Hast du ihm dein Verknalltsein gestanden? Also ich habe ihm halt gesagt, dass ich finde, dass die Nacht irgendwie für mich nicht einfach nur so eine One-Night-Stand-Geschichte war. Okay, dann hat er schon kapiert, dass du entflammt bist. Ja, ich weiß es nicht so richtig, ob er es kapiert hat oder aber einfach denkt, dass ich... Ja, ich glaube schon, wenn man das so sagt, dann ja, schon. Keine Ahnung. Habt euch dann hat er aber dann, also ist er ein bisschen auf Abstand gegangen erstmal. Ah. Ja, und wir wollen uns halt die Woche auf jeden Fall nochmal sehen. Er hat mich auch angerufen, meinte so, oh, wann sehen wir uns endlich und ich freue mich auf dich. Ja. Also gesehen habt ihr euch seitdem noch nicht? Nee. Nein. Nee. Es klingt nicht gut, Julia, muss ich ja gleich klar sagen. Es klingt nicht gut. Ich weiß nicht, was mit ihm da war. Vielleicht war es einfach so eine Laune. Aber offensichtlich ist er mehr gebremst als begeistert im Moment. Okay. So. Und er sagt... Lass uns Freunde bleiben. Das heißt im Klartext, bleib mir erstmal vom Leib. Okay. Heißt es. Muss man auch so klar sagen. Das heißt auch im Klartext, im Moment will ich das nicht. Und das muss man respektieren. Ja, das denke ich auch. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, ich möchte da überhaupt nicht mehr starten, bevor ich... Nein, ich würde an deiner Stelle auch, wenn du eine kluge junge Frau bist, und davon gehe ich aus, das komplett respektieren im Moment. Ja, denke ich auch. Vielleicht ist ja doch noch was anderes bei ihm irgendwie, weiß ich, in Bewegung geraten. Aber das muss er alleine für sich finden. Denke ich auch. Und das findet er nicht, indem du ihm Druck machst oder wenn du ihn überschüttest mit deinen Liebesbekundungen. Das ist alles Quatsch. Damit bewirkst du gar nichts. Ja, denke ich auch. Ich glaube, du gewinnst Respekt bei ihm, wenn du dich so verhältst, wie er es gerne möchte. Aha. Wenn du das schaffst, das ist natürlich die große Frage, wenn du dich jetzt in der Tat in ihn verliebt hast, weiß ich nicht, ob du es auf Dauer schaffst, nur in Anführungszeichen seine beste Freundin zu bleiben. Das weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Also für mich ist es halt der Mann, also ich finde ihn total toll. Aber ja, ich finde ihn auch als besten Freund total toll. Und dass die Nacht passiert ist, das ist mehr für mich so wie ein Geschenk. Also das war was sehr Besonderes und ich glaube, das war es für ihn auch, weil er in der Nacht war er sehr nah und er hat auch gesagt, boah Gott, ich glaube, du hast hier schon immer hingehört und so Sachen. Ich habe jetzt gar nicht gerade gefragt, ich habe es vorausgesetzt, dass du keinen Freund hast und er auch keinen Freund hat. Ja, richtig. Das ist gut, ja. Sonst wäre es ja noch komplizierter. Nein, dann wäre das auch nicht passiert. Oh Gott, nee. Na, man hat schon so einiges gehört. Also. Ja, stimmt, aber nein. Bist du sicher, dass er nicht irgendwas genommen hat an dem Abend? Ja, ziemlich sicher, ja. Gut. Weil das macht einen ja dann auch noch irgendwie enthemmter und man ist anders drauf, als man normal drauf ist. Nee, gar nicht. Ich würde abwarten. Ich würde das respektieren. Ich würde ihn auch gar nicht erstmal groß bequatschen, sondern einfach mal so kommen lassen. Nee, will ich auch nicht, weil dann ist es so reingezwungen und das möchte ich ja auch nicht. Also wenn, dann ist es so das Richtige und dann kommt das oder Aber es ist eben schwer, wenn man wirklich plötzlich verliebt ist, das dann wieder in eine andere Bahn zu führen, in der es vorher war, nämlich in der Bahn der Freundschaft. Das ist schwierig. Ja, das glaube ich auch. Das ist wirklich schwierig, weil du hast etwas erlebt, was du gerne nochmal erleben würdest. Ja. So muss es in dir vorgehen, vermute ich mal. Ja, das denke ich auch. Also, andererseits denke ich, ich weiß es nicht genau, aber mit meinem Ex-Freund, also ich war mit dem 5 Jahre zusammen und das ist jetzt so seit einem Jahr vorbei und das war alles sehr schwierig. Also, wie das auseinandergegangen ist und keine Ahnung, ich war halt so, ich konnte gar keinen mehr an mich ranlassen. Und bei ihm ging das. Und es war auch so in der Nacht, dass ich gedacht habe, so, ja, mein Gott, es gibt doch noch schöne Sachen. Und vielleicht wäre er es, hast du gedacht, ne? Ah, ich war mir eigentlich sicher. Also ich habe vorher schon immer zu allen gesagt, ja, mein Gott, wenn er nicht schwul wäre, das wäre mein Mann. Wie war das denn in der sexuellen Aktion? War er richtig scharf auf dich? Ja, und ich habe verdammt nochmal gedacht, dass sowas gar nicht geht. Also ich war überzeugt davon, dass sowas nicht funktionieren kann. Und funktioniert alles. Ja, unter Umständen. Aber es hat dann auch mehrere Male, also... Mehrere Mal sogar? Ja. Und ich habe halt immer erwartet, also weil ich ja auch wirklich mit vielen befreundet bin, die mir dann auch gesagt haben, nee, Julia, sowas geht nicht. Also wenn ein Mann schwul ist, der ist schwul, der steht auf Männer. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch ordentlich verhütet habt. Ja, natürlich. Sehr gut. Das wäre ja noch schöner. Also Julia, halt dich zurück, finde ich. Ja. Und lass ihn einfach mal so kommen und verhalte dich mal so, wie du dich vor dieser Nacht verhalten hast. Okay, ja. Und dann beobachte mal die ganze Szenerie und beobachte dich auch. Ja. Ich würde das auch gar nicht groß thematisieren, wenn er nicht damit anfängt. Okay. Ja? Ja. Dann wünsche ich gutes Gelingen und viel Glück. Ja, danke schön. Alles Liebe. Schönen Abend noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Das war unsere Julia. Und hier geht's weiter mit Hans-Peter. Und Hans-Peter ist 63. Guten Morgen, Hans-Peter. Guten Morgen. Hallo, Hans-Peter. Und was geht's denn bei dir? Ich möchte ein großes Dankeschön an alle Leute, die in Palliativstationen arbeiten, meine Hochachtung für deren Arbeit ausdrücken. Ja. Meine Frau ist im Endstadium Lungenkarzinom. Mhm. Und was ich da die letzte Zeit mitgemacht habe, war schlimm. Aber die Leute sind so toll. Ich möchte mein allergrößtes Lob aussprechen. Es gibt nichts Schöneres als eine Palliativstation. Erklär mal. So schlimm es klingt, aber es ist toll. Ganz tolle Arbeit leisten die Leute. Erklären wir es vielleicht nochmal, dass Palliativstationen, das gibt es leider noch nicht überall in Deutschland, aber Gott sei Dank immer mehr. Das sind Stationen, gleichen einem Hospiz. Das sind Stationen, wo wirklich unheilbar kranke Menschen hinkommen, die auf dem höchsten Stand der Medizin schmerztherapeutisch behandelt werden. Es gibt keine lebensverlängernden Maßnahmen um jeden Preis, sondern sie sollen in Würde und schmerzfrei sterben können. Das kann man so sagen. Ist deine Frau denn verstorben schon? Nein, noch nicht. Nein. Es ist äußerst kritisch und Gott sei Dank wohne ich in der Nähe dieses Krankenhauses und bin jederzeit abrufbar. Mhm. Während wir quatschen, könnte es passieren, dass ein Anruf kommt. Ich verstehe. Aber meine Frau ist eine Kämpferin und sie wird es schon schaffen. Aber ich finde das so toll, was die Leute für eine Arbeit leisten. Die machen eine Rundumarbeit. Kannst du das vielleicht mal so den Leuten erklären? Bitte? Ich sag, kannst du es vielleicht mal so den Leuten erklären, die das noch nicht so erlebt haben, was so das Besondere an einer oder an dieser Palliativstation ist? Also das Besondere finde ich, dass rundum gearbeitet wird. Selbst die Angehörigen werden genauestens beobachtet, wie geht's denen? Die gucken auch dahin. Der kleinste Zucker in meinem Augen. Also ich will mich jetzt nicht selber überholen beim Reden. Ich bin ein bisschen emotional aufgeladen. Mhm. Aber der kleinste Zucker in meinen Augen macht bei denen mir, die machen sich Sorgen um mich auch, wie also es mir geht. Es gibt eine sehr intensive Betreuung der todkranken Menschen. Ja. Und eben auch der Angehörigen. Ja, ja. Du kannst doch ringsum, also und ich weiß, die Schleichwerbung für Medizin wollen wir nicht machen, aber das katholische Krankenhaus, die Palliativstation in Erfurt, wunderbar, ganz toll. Und ist es auch so, dass du auch übernachten kannst in dem Zimmer? Geht das auch? Jederzeit, jederzeit. Also deine Frau liegt alleine in dem Zimmer? Jede Krankenschwester wäre neidisch auf diesen Job, auf diese Last, oder sagen wir mal so, wäre neidisch auf dieses Verhältnis Patient zu Schwester. Also weil die Leute sich viel Zeit nehmen. Nur 10 Personen auf dieser Station auf und 2 Schwestern. Also von dieser. Und jeder Patient hat ein eigenes Zimmer. Aber die Arbeit ist sau schwer für die Leute. Ich frage nur mal, und jeder Patient hat ein eigenes Zimmer? Diese 10 Patienten haben 6 Einzelzimmer und 4 Zweibettzimmer. Ah ja. So, je nachdem, meistens sind ja Sterbende, man will ja den anderen das nicht zumuten, was da so für Geräusche sind und so weiter. Also es ist ganz toll gemacht. Sag mal, Hans-Peter, deine Frau ist nun todkrank und sie wird wohl nicht mehr gesund werden. Sie wird das nicht überleben. Nicht gesund? Und sie aber sie arbeiten auch darauf hin, dass sie wieder nach Hause kommen kann und zu Hause sterben. Das kommt auch noch dazu. Hast du denn mit deiner Frau, wie alt ist deine Frau? 59. Habt ihr denn schon oft darüber gesprochen, dass das Ende, dass das Leben ihres, dass ihr Leben sich zum Ende neigt? Ja. Meine Frau ist die tapfere von uns beiden. Also die ist ganz toll. Und wir beide haben alles besprochen. Das ist das Schöne. Hat sie denn Angst vor dem, was jetzt noch ihr bevorsteht? Das wankt. Und ich habe auch erlebt, sie hat sich auch schon mal aufgegeben und die Oberärztin, die dort ist, da habe ich das persönlich, ich bin ja oft mit dabei, da hat sie zur Oberärztin gesagt, Frau Doktor, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da hat sie gesagt, und das fand ich ganz toll, Frau Turm, das verstehe ich vollkommen, aber ich weiß, dass es besser werden kann. Im Hintergrund, meine Frau hat eine Patientenverfügung gemacht, ja, keine Maschinen und das will sie nicht. Was meint sie, dass es besser werden kann? Es kann besser werden, deswegen machen wir weiter. Sie wollte irgendwie, sie hat Maschinenmedizin mit dem Tropf, den sie gerade hat, den wollte sie auch noch loswerden. Sie war mal so in einem Tief. Aber da hat die Ärztin ihr gesagt, Frau Turm, ich verstehe Sie, aber wir machen noch weiter, weil es kann besser werden. Und ich habe es, sie war 3-mal auf der Palliativ, und ist nach Hause gekommen, jetzt ist sie wieder da. Und ich habe auch volles Vertrauen, das wird auch wieder. Ja, also besser im Sinne, dass sie sich etwas besser fühlt, nicht im Sinne einer Genesung, ne? So müssen wir es klar sagen. Das ist hundertprozentig klar. Ja. Hundertprozentig. Hat ist es denn gelungen auf dieser Station, dass deine Frau keine Schmerzen hat im Moment? Ja, hundertprozentig. Das ist auch sehr gut, ja. Hundertprozentig. Ist es denn gefühlvoll sind die Leute, die gehen mit ihr gefühlvoll um und mit mir auch. Und also der kleinste Zucker, den ich habe, da kümmern sie sich drum, das müssen sie nicht, aber sie sorgen sich. Sie sind ganz, ganz tolle. Also ich freue mich, dass du anrufst, da ich ja nun auch gerne die Werbetrommel, sofern man das in dem Bereich sagen kann, aber ich glaube, das darf man ruhig sagen, auch für die Idee der Palliativmedizin Trommel, weil ich das auch etwas sehr, sehr Segenreiches für die Menschen empfinde und glaube, wenn alle Menschen so in Würde sterben könnten, wie auf Palliativstationen, wären wir einen großen Schritt weiter. Lieber Hans-Peter, dein Wunsch ist oder euer Wunsch ist, dass deine Frau dann nochmal nach Hause kommt und zu Hause sterben kann. Ja, sicher. Und wenn sie nach Hause kommt, wahrscheinlich wird sie dann ambulant von der Station betreut. Ja, das gibt's auch. Ein kleiner Anruf und das funktioniert alles. Also wunderbar. Sehr gut. Ja, ganz toll. Dann danke ich dir für deinen Anruf und auch für, dass du das so mal herausgehoben hast. Ich finde das sehr richtig und wichtig. Und ich freue mich auch, dass ich das mal sagen konnte. Ja. Weil viele Leute, als ich das erste Mal, als meine Frau auf der Palliativstation gelandet war, also in Anführungsstrichen, da hieß es nur Station so und so und so. Ich gehe da hoch und lese Palliativ, da kriege ich einen Schlag ins Genick und ich komme dort rein, will zu meiner Frau. Da ist eine Schwester in der Nähe und guckt mich an und sagt, Herr Turm, das ist hier nicht Ende. Und das ist der schönste Satz der Welt, den die gesagt hat. Es ist, die Palliativstation ist nicht das Ende. Mhm. Aber, ja. Ich habe auch, die haben zwar... Ich habe das schon verstanden, wie du es jetzt gesagt hast. Und das ist auch berührt. Ja, das glaube ich. So, na gut. Lieber Hans-Peter, die besten Wünsche von mir an deine Frau. Dankeschön. Von ganzem Herzen. Ja. Und ich danke dir für den Anruf und dir natürlich auch alles Gute. Und dir alles Gute. Dankeschön. Ich sehe dich schon jahrelang. Und habe mich nie getraut, aber das musste mal raus. Finde ich sehr richtig. Finde ich sehr, sehr toll. Da kann man gar nicht genug drüber sprechen und nicht genug das thematisieren. Finde ich sehr richtig und ich danke dir nochmal vielmals. Auf Wiederhören, Hans-Peter. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ich sage euch nochmal unser Thema für morgen. Das Thema morgen heißt, mein Partner hat ein Verbrechen begangen. Und möchte gerne mit Leuten reden, deren Partner etwas sehr Schlimmes zu verantworten haben. Eine große Schuld auf sich geladen haben. Also durch einen Mord, einen Raub, eine Körperverletzung. Also wirklich ein Verbrechen zu verschulden haben. Wie geht ihr damit um? Wie ist das überhaupt für euch, dass ihr einen Menschen liebt, der etwas sehr Schlimmes gemacht hat, der womöglich natürlich eine Strafe absolviert hat, und aber dennoch steht das ja in der Biografie. Mein Partner hat ein Verbrechen begangen, unser Thema morgen. Wenn ihr euch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, dann meldet euch ab 0 Uhr. Wie immer sind unsere Leitungen ab 0 Uhr geschaltet, unter der bekannten Telefonnummer oder auch während der Sendung, oder mailt uns, ganz einfach. So, Michael ist 49 und jetzt bei mir. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Achso, das ist der Michael von gerade. Ja, genau. Ja, sehr gut. Also Michael, falls die Leute gerade nicht zugeschaut haben, Michael arbeitet ehrenamtlich in einem Hospiz und ist Medium. Und er sagt, Kontakt zu dem Jenseitigen herstellen und er kann auch Tote sehen. Und ich habe ihn gerade gebeten, vor ungefähr 20 Minuten, ob er sich auf uns und auf unsere Sendung, auf das Fernsehbild konzentrieren kann, um mir zu sagen, ob hier in meinem Studio ein oder mehrere Tote sind. Was siehst du? Ja, jetzt ist es so. Also es geht mir ja nie darum, Neugierde zu befriedigen. Das heißt, es wäre wirklich für mich wichtig, dass du selbst quasi den Wunsch hättest, einen Kontakt aufzunehmen. Dass ich also dich als Ansprechpartner habe und nicht nur neugierig im Jenseits rumfrage, hat jemand Lust, sich zu zeigen. Ja, also hast du selber. Ja, das habe ich, weil ich interessiert in diesem Thema bin und seit Jahr und Tag auf eine solche Gelegenheit warte. Aufgrund einer persönlichen Erfahrung oder einfach nur ein neugieriger Wunsch, ob es das wirklich gibt? Sowohl als auch. Okay. Das ist für mich doch Voraussetzung, dass da was möglich ist. Mhm. Also ich schaue jetzt mal dich an, ob sich da was tut, ob die natürlich jetzt bei dir im Studio aufkreuzen oder bei mir, das muss man jetzt mal einfach offen lassen, ja? Mhm. Okay. Also was bei mir jetzt gerade ist oder was ich sehe, ich beschreibe es dir einfach so, wie wenn du im Kino säßt und dieses Bildplattform auch sehen würdest. Mhm. Bei mir kam jetzt eine Frau entgegen, die scheint so um die 30 Jahre alt zu sein, braune Haare, wellige Haare, länger wie die Schulter. Und sie trägt auf dem linken Arm ein kleines Kind, so im Alter von 2, 2,5, sowas. Diese Frau ist hier im Studio. Das nehme ich jetzt wahr in Bezug auf das, dass ich dich anschaue und... Sagt diese Frau etwas zu mir über mich? Also sie sagt, es wäre ihre Zeit gewesen zu gehen. Dass sie gehen musste, hat mit ihr nichts zu tun. Siehst du noch etwas? Das kleine Kind winkt. Es hat in der Hand sowas wie eine Rassel. Das sieht aus wie... Also die Grundform ist eine Schleuder, aber zwischen den zwei Schleuderarmen ist ein kleiner Ball. Fragt diese Frau, in welchem Verhältnis sie zu mir stand. gesagt, es sei ein sehr nahes Verhältnis. Ich habe zu ihr gesagt, sie möchte mir die Hände zeigen. Dann sagt sie, das geht nur an einer Hand und da sehe ich keinen Ring. Mhm. Also es ist so. Und auf der anderen Seite hat sie das Kind und möchte aber den Arm nicht wechseln. Also das heißt, diese Frau hat zu mir ein sehr nahes Verhältnis im Leben gehabt. Ja. Und dieses Kind, wessen Kind ist das? Das ist ja auch tot. Ja, sie sagt, es sei ihr Kind, aber du hättest es auch gesehen. Also eure Blicke trafen euch schon, sagt sie jetzt. Wie heißt diese Frau? Wie hieß sie im Leben? Sie gibt mir den ersten Buchstaben, das sei ein M. Ein M? Ja. Warum so geheimnisvoll? Warum sagt sie nicht den ganzen Namen? Sie sagt, wegen der Zartheit des Kennenlernens. Also ich weiß jetzt nicht, warum sie das sagt. Ich gebe nur wirklich adäquat immer das weiter, was gesagt wird. Frag nach frag einfach. Hm. Ich frage jetzt nicht weiter nach, weil es eine Person, wie du sie jetzt beschreibst, in meinem Leben nie gegeben hat. Okay. Also gab es die nie, oder? Nein, überhaupt nicht. Okay. Mhm. Überhaupt nicht. Und auch das kleine Kind? Überhaupt nicht. Okay. Siehst du noch was? Also jetzt kommt hinter ihr kommt jetzt ein älterer Herr vor, der sagt, er wollte eigentlich nicht kommen. Älterer Herr, also er wollte eigentlich nicht kommen, aber jetzt dann doch. Und ein Mann? Ja, genau. Wie alt? Oder in welchem Alter ist er gestorben? Also zwischen 70, 75, sowas rum. Wer ist das? Er sagt, das müsstest du doch eigentlich wissen. Also, es ist manchmal so, dass die eine Art komischer Humor haben, den muss ich dann halt auch weitergeben. Er hat gesagt, er hatte einen braunen Stock unten dran mit schwarzem Gummi. Und das sieht so ähnlich aus wie die Flaschen bei ihm im Keller, die allerdings einen roten Gummi hätten. Also bin ich mit diesem Mann verwandt? Ja, also verwandtschaftliche Beziehungen sind es, ist aber nicht der Vater. Mhm. Sagt er, nee. Und er hat eine schwarze Hose an, unten mit Buntfalten und oben einen dicken schwarzen Gürtel mit einem runden Koppelschloss. Sagt dir das was, oder siehst du, kennst du so jemanden, oder? Also, es ist einfach so, das ist das, was er mir zeigt. Er hat ja auch immer Wert auf diese gebügelten Hemden gelegt. Wenn diese Person, dieser alte Herr etwas gelächelt hat und sagt, ich müsste das ja wissen, wer das ist, dann bitte ihn doch noch einen konkreten Hinweis zu geben. Er hat weiß karmeliertes Haar und hat sich immer so nach hinten gekämmt. Also immer, das war ihm wichtig, dass seine Haare richtig liegen. Ich sehe die Bewegung, die er jetzt macht. Okay, machen wir es ganz klar. Wie heißt er? Auf deine Frage hin kam sowas wie Georg oder George oder sowas. Michael, auch eine solche Person gab es in meinem Leben nicht. Also auch vom Namen, also von der Statur, von der Gestik her, auch nicht? Nein. Okay. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Gut. Also das sind die Dinge, die ich einfach wahrnehme und die ich dann so sagen kann. Mhm. Sollen wir es abbrechen oder siehst du irgendwie noch was? Wie erklärst du dir das jetzt, dass da was auftaucht, was du siehst? Du bist davon überzeugt, das ist die Welt der Toten und ich sage dir, ich habe solche Menschen nie kennengelernt. Wie erklärst du dir das? Das ist einfach so, dass ich jetzt auf Empfang bin und die jetzt quasi dann zu mir kommen. Ich gehe davon aus, dass sie einen Kontakt zu dir haben. Es ist aber nicht die Bedingung, dass ich sage, jetzt darf sich aus der geistigen Welt nur der melden, der jetzt ganz konkret mit dir im verwandtschaftlichen Umkreis etwas zu tun hat. Naja, aber diese Frau hat ja angeblich gerade gesagt, dass es ein enges Verhältnis ja, war. Ja, absolut. Ja, aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Irrst du dich jetzt oder wie erklärst du dir das? Oder lügt sie? Lügen Tote übrigens? Nee. Nein? Nee. Also wie erklärst du dir das? Ich kenne nicht. Ich erkläre mir, dass ich jetzt gerade dieses Bild habe und dir dieses Bild sagen kann. Das kann ich erklären. Also die Person ist für mich real sichtbar. Ja, aber es stimmt nicht. Aber wie erklärst du dir, dass es nicht stimmt? Woran liegt das? Warum du mit dieser Person jetzt gerade keine Wiedererkennung da ist, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber die Personen also sind... Okay, noch ein Versuch. Okay. Noch ein Versuch. Ja. Also du hast jemanden in der geistigen Welt, mit dem du auch sprechen wolltest, würdest du es können? Ja. Okay. Und das wäre jetzt für mich der Beweis, und dass ich das glauben könnte, wenn du mir jetzt jemanden nennst und mir etwas Konkretes dazu sagst. Ja, ich habe eine konkrete Person vor Augen. Also jetzt zeigt sich eine ältere Dame, so Art Typ Großmütterchen, korpulent, ist gerne im Garten gewesen, hat im Garten gerne gearbeitet, in ihrem eigenen, vor dem Haus, und hat immer wieder etwas in ihrer Schürze gehabt. Sie ging immer in den Garten, hat für den Garten extra eine Schürze umgebunden. Fragt das Großmütterchen nach ihrem Namen. Ich weiß nicht warum, sie gibt ein großes V. Ein V? Ja. Ich weiß nicht, warum die das nicht sagen wollen, also den genauen Namen, aber sie gibt dieses V. Und du hast sie aber immer wieder besucht, sagt sie, und sie hätte für dich aus ihrer Schürze immer etwas gehabt, wo du dich dran erfreut hättest. Das klingt sehr putzig und sehr nett. Aber stimmt wahrscheinlich auch nicht. Das stimmt auch nicht, Michael. Das stimmt gar nicht. Ah ja, okay. Schade. Schade. Schade, wirklich. Bist du noch da? Ja, natürlich. Ja, ich war die Leitung gerade so tot. Also es war für mich jetzt eine Chance. Wär für mich eine Chance gewesen. Also für mich auch, über diese Entfernung und über diese Art der Medien zu kommunizieren, habe ich in dieser Form natürlich auch noch nie gemacht. Aber ich danke dir sehr, dass du es mitgemacht hast. Ja, denn für dich ist das ja auch eine Situation, die für dich auch irgendwie unangenehm oder peinlich sein kann, wenn das dann nicht so funktioniert. Immerhin hast du den Mut gehabt, das zu machen, und du hast es versucht. Naja, und das weiß ich auch wertzuschätzen. Also für mich ist es nie peinlich, weil ich das Gefühl habe, dass das, was durchkommt, an Sinnhaftigkeit nicht ermangelt. Das heißt, es ist wirklich möglich, dass es jetzt in der Nachprüfbarkeit bei dir nicht... Ich will nochmal sagen, ich glaube dir wirklich hundertprozentig, dass du das für dich so erlebst. Davon also ich habe das definitiv gesehen. Ja, das glaube ich dir. Genau. Das ist definitiv so. Jetzt muss ich leider aufhören, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei dir und wünsche dir alles Gute, Michael. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss, Dominik. In der Technik heute Nacht Patricia Unger, und unser Thema morgen heißt: Mein Partner hat ein Verbrechen begangen. 1 Uhr Radio ist live.